dieser Titel hier, Literatur als Affirmation, ich sage es nochmal, das kritisch-theoretische Wertungsdispositiv als Instrument ihres Reenactments, damit ich es vielleicht selber auch verstehe. Also dieser Titel, ungewöhnlich akademisch für mich, eigentlich, dieser Titel enthält einen ernüchternden Befund. Literatur, jedoch einst ein zentrales Instrument zur Übermittlung von Erfahrungen, Weltwissen, Deutungsmustern und nicht zuletzt auch Kritik am Bestehenden gewesen ist, hat diesen Status heute, zumindest im deutschen Sprachraum, weitgehend verloren. Das liegt nicht nur daran, dass Literatur insgesamt dabei ist, ihren herausgehobenen Charakter als erkenntnisbildende Leitwährung einzubüßen, indem neue digitale oder audiovisuelle Erzählformen hinzugekommen sind, die ihr vielleicht weniger von der Potenz als von Verbreitung und Rezeptionsintensität her den Rang abzulaufen drohen. Nein, gerade die deutschsprachige Literatur trägt auch selbst Schuld an diesem Dilemma. Sie und der Betrieb, der nicht nur ihre Distribution, sondern in steigendem Maße auch ihre Produktion nach rein kommerziellen Erwägungen hin ausrichtet. Ich stütze mich bei diesen Aussagen auf meine Aufsatzsammlung des KOSPOGO, wurde gerade angesprochen, und auch den in Vorbereitung stehenden Nachfolgeband mit dem Arbeitstitel Diskurs Disco, weswegen ich hier auch nicht weiter Belege heranführe und also fast vollständig auf primärliterarische Beispiele verzichte. Das kann man sich dann ja ein bisschen da angucken. Die Frage jetzt soll vielmehr sein, wie die Literatur dem Problem ihrer zunehmenden Marginalisierung begegnen kann. In Diskurspogo prägte ich den Begriff des Wertungsdispositivs. Wir leben heute in einer zutiefst diversifizierten Gesellschaft, nicht nur was soziale und kulturelle Schichtungen und Milieus angeht, sondern auch Haltungen, Positionen, Stile, Lebensarten, Erfahrungen und Modelle betreffend, die sich zwangsläufig daraus ableiten. Bei der Produktion und Rezeption von literarischen Artefakten, selbst bei einer fundierten philologischen Analyse, legen wir daher stets bewusst oder unbewusst Wertungsdispositive an. Darunter sind bestimmte Interpretationsperspektiven auf gesellschaftliche Tatsachen ebenso wie auch deren Verarbeitung in ästhetischen Erzeugnissen zu verstehen. Wählt man ein ideologiekritisches Wertungsdispositiv, fällt es schwer, die überwiegende Mehrheit deutscher Gegenwartsliteraturen nicht als affirmativ zu bezeichnen. Dieselbe Perspektive kann uns aber vielleicht auch helfen, neue Wege einer sich wieder selbst ermächtigenden Literatur wenigstens theoretisch zu skizzieren. Ein Rückgriff auf Theodor W. Adorno erscheint dabei fruchtbar. Dass die Postmoderne als theoretischer Sidekick der neoliberalen Umgestaltung des Wirtschaftssystems die kritische Theorie entsorgt und abgelöst hat, dürfte entscheidende Konsequenzen für das deutsche Literaturwesen besessen haben. Analog zur kompromisslosen Marktorientierung als Folge der ökonomischen Deregulierung ist eine Ausprägung spezifischer, gesellschaftlich unbedenklicher Inhalte und Formen der Literatur festzustellen gewesen. Nicht zufällig taucht die genuin deutsche Popliteratur just in dieser Phase auf und mit ihr eine Form ganz oder wenigstens semi-autobiografischen Erzählens, oft oder fast ausschließlich in der Ich-Perspektive, mit amüsiert ironischem Unterton, der sich besonders gerne gegen die Residuen kritischen Denkens wendet, wie sie Adorno und andere in den Jahrzehnten zuvor dem Zeitgeist fest implementiert hatten. Diese Entwicklung blieb nicht auf diese sogenannte Popliteratur beschränkt, sondern zog weite Kreise. Heute ist eine unübersehbare Tendenz zum autobiografisch basierten Zeitgeist- und Identifikationsroman festzustellen. Doch nicht nur diese Spielart pflegt die gesellschaftlichen Bedingtheiten geflissentlich auszublenden. Das tut das Gros der konventionell operierenden Lieferanten sogenannter Hochliteratur ebenso. Man hat verstanden, dass anders als in den 1960er bis 1980er Jahren politisches Engagement in der Literatur inzwischen ein echtes Verkaufshindernis geworden ist, wenn denn überhaupt ein Verlag bereit ist, sich dafür einzusetzen und derartiges geistiges Sperrgut zu veröffentlichen. Die Literatur wurde so zum willfährigen Erfüllungsgehilfen der Tilgung von System- und Statuskritik aus den öffentlichen Diskursen und, was vielleicht noch schwerer wiegt, der Diskreditierung alternativ gesellschaftlicher Narrative. Vor diesem Hintergrund erfährt selbst das viel geschmähte Kulturindustriekapitel wieder eine neue Aktualität, wenn man dessen heute überholte Schmähung populärer Kulturen beiseite lässt. Die Mechanismen der Selbstreproduktion dieser Gesellschaft, auch die Monopolisierungstendenzen der Kulturkonzerne, die dort angesprochen werden, sind heute oder sogar gerade heute wieder durchaus virulent. Wer wollte einem Satz wie diesem widersprechen, zumindest wenn man die apodiktische Schärfe etwas herausnimmt? Unweigerlich reproduziert jede einzelne Manifestation der Kulturindustrie die Menschen als das, wozu die ganze sie gemacht hat. Ganz sicher hängen viele Menschen in einem Geflecht unbewusster Abhängigkeiten fest, die durch bestimmte Fernsehformate, Kulturgroßveranstaltungen, YouTube oder Computergaming programmiert werden, die ihren adäquaten Niederschlag finden in musikalischen, künstlerischen oder literarischen Emanationen. Und wer wollte leugnen, dass die Kulturindustrie unmittelbar aus der liberalen Sphäre der Wirtschaft hervorgegangen ist, nicht nur ihre Kategorien und Inhalte? Die modernen Kulturkonzerne sind der ökonomische Ort, an dem mit den entsprechenden Unternehmertypen einstweilen noch ein Stück der dort im Abbau begriffenen Zirkulationssphäre überlebt. Zitat Adorno. Auch die Schwierigkeiten, sich diesem Zyklus zu entziehen, thematisierte Adorno, wenn wir ihn wie allgemein angenommen als maßgeblichen Autor des Kulturindustriekapitels auffassen. Was widersteht, darf überleben nur, indem es sich eingliedert. Einmal in seiner Differenz von der Kulturindustrie registriert, gehört es schon dazu, wie der Bodenreformer zum Kapitalismus. Realitätsgerechte Empörung wird zur wahren Marke dessen, der dem Betrieb eine neue Idee zuzuführen hat. Die Integrationsfähigkeit des alles beherrschenden kapitalistischen Marktes, die jetzt gegenüber jener Zeit, in der die Dialektik der Aufklärung erschien, noch erheblich gewachsen ist, wird in diesem Zitat ebenso konsequent wie illusionslos auf den Punkt gebracht. Dieses im Grunde niederschmetternde Testat wiederholte Adorno auch später noch. In seinem Radio-Essay Resümee über die Kulturindustrie von 1963 verschärfte er es sogar dahingehend, dass er der Kulturindustrie eine gewissermaßen totalitäre Macht zumaß. Der kategorische Imperativ der Kulturindustrie hat mit der Freiheit nichts mehr gemein. Er lautet, du sollst dich fügen, ohne Angabe worein, fügen in das, was ohnehin ist und in das, was als Reflex auf dessen Macht und Allgegenwart alle ohnehin denken. Hier sollten wir aber nicht stehen bleiben. Denn allen Produzenten und Produzentinnen kritischer Kulturerzeugnisse würde sich damit lediglich eine Perspektive der Ohnmacht und der Hoffnungslosigkeit. Vielmehr scheint mir, könnte es produktiv sein, diesen Befund Adornos mit Antonio Gramscis Hegemoniekonzept in Verbindung zu bringen. Der sardische Kommunist hatte in seinen Gefängnisheften die Herrschaftsstruktur der bürgerlichen Gesellschaft untersucht. Den marxischen Überbau unterteilte er in zwei personell und organisatorisch miteinander verflochtene, dennoch getrennte Sphären. Zum einen die bürgerliche Gesellschaft, darunter versteht Gramsci den Privatbereich der Individuen, Kultur, Lebensform, Sozialverhalten, auch die Wirtschaft. Zum anderen den Sektor des Staates und der Gesetzgebung. Letztere, die direkte Herrschaft, betreffe die unmittelbare Ausübung der Macht, während erstere, die Hegemonie, darum bemüht sei, einen sozialen Konsens herzustellen. Dafür suche sie, Zitat, die spontane Zustimmung breiter Volksmassen gegenüber der gesellschaftlichen Orientierung, die die herrschende grundlegende Gruppe bestimmt. Also es geht da wirklich um was sehr Allgemeines, ne? Also so die, jetzt würde man sagen, den neoliberalen Gesellschaftskonsens. Ne, der dadurch herbeigeführt wird. Gerade als Beschreibungsmodell für die heutige neoliberale Demokratie erscheint das sehr schlüssig. Während die Regierenden alternativlose Richtungsentscheidungen exekutieren, sucht die dazugehörige Gesellschaftskultur einen windelweichen sozialen Konsens zu erhalten. Eine tragende Rolle kommt in diesem Konzept den Intellektuellen zu. Gramsci fasst diesen Begriff sehr weit, indem sämtliche technischen, ökonomischen und kulturellen Aufgaben von den Angehörigen dieser Klientel geleistet werden. Intellektuelle übernehmen für die herrschende Gruppe das Geschäft, Zitat, der gesellschaftlichen Hegemonie und der politischen Herrschaft. Dabei sei eines der hervorstehendsten Merkmale dieser Gruppe, einer jeden Gruppe, die auf die Herrschaft zusteuert, der Kampf um die Assimilierung und ideologische Eroberung der traditionellen Intellektuellen. dieser Kampf werde umso erfolgreicher sein, Zitat, je mehr sich die gegebene Gruppe gleichzeitig um die Herausbildung der eigenen organischen Intellektuellen bemüht. Die traditionellen Intellektuellen sind als Funktionsträger Teil der bestehenden Herrschaftsform, also meinetwegen hohe Verwaltungsbeamte, Ingenieure und all das ist damit auch gemeint, während die organischen Intellektuellen aus der jeweiligen Klasse hervorgehen, die neu zur Macht drängt. Die neue Rechte hat sich momentan sehr erfolgreich dieses Konzepts bemächtigt. Umso wichtiger wäre es also, es für dezidiert linke Positionen zurückzuerobern. Es käme dann unter anderem darauf an, wieder vermehrt eigene organische Intellektuelle zu positionieren, die alternative Konzepte und Praxisformen in Umlauf bringen, so wie das im Gefolge des 68er Aufbruchs geschah. Diese Intellektuellen müssten über eine widerständige Kulturarbeit versuchen, neue Begriffe, Visionen und Zukunftsmodelle zu entwickeln, um die aktuelle Hegemonie zu attackieren. Hier läge demnach eine Aufgabe für kritische Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die mit ihren Werken und anderen Einlassungen zu diesem Kampf beitragen könnten. Einfach ist das aufgrund der erwähnten äußeren Schwierigkeiten allerdings nicht. Zudem finden diese auch im innerliterarischen Bereich ihre Fortsetzung, insofern als es eine echte Herausforderung darstellt, unbelastete Formen, Stile, Schreibweisen und Methoden zu explorieren, um zu authentischen Figurenzeichnungen und sozial engagierten Aussagen zu gelangen. Auch hier hat Adorno die Komplikationen klar aufgezeigt. Redet man unmittelbar vom Unmittelbaren, so verhält man sich kaum anders als jene Romanschreiber, die ihre Marionetten wie mit billigem Schmuck mit den Imitationen der Leidenschaft von ehedem behängen und Personen, die nichts mehr sind als Bestandstücke der Maschinerie, handeln lassen, als ob sie überhaupt noch als Subjekte handeln könnten und als ob von ihrem Handeln etwas abhänge. Diese Abhängigkeiten müsste eine analytische Literatur, die natürlich auch immer wieder neu eine realistische Literatur sein muss, in ihrer Vorabkonzeption explizit mitbedenken und sie in ihrer Gestaltung, das heißt hier Figurenzeichnung, Plot und letztlich auch Form, deutlich machen. Bernd Stegemann hat diese Relation in seinem Lob des Realismus unlängst so beschrieben. Der Sozialismus begreift den Einzelnen als durch tausend Fäden mit seiner Umwelt verbunden. Diese Fäden anschauen zu können, um nicht als Marionette darin zappeln zu müssen, ist die Aufgabe des Realismus. Dass beide, Adorno und Stegemann, hier die Marionettenmetapher aufgreifen, kommt nicht von ungefähr. Offensichtlich beziehen sie sich implizit auf Kleists über das Marionettentheater. Dieser poetologische Essay hebt eher grundsätzlich ab auf die Gestaltungsmacht des Autors, des genieästhetisch verstandenen Schöpfers, der vollkommene Hoheit über seine Figuren besitzt, wie sie Kleist in diesem Text dem Tänzer in den Mund legt. Jede Bewegung, sagt er, hätte einen Schwerpunkt. Es wäre genug, diesen in dem Inneren der Figuren zu regieren. Die Glieder, welche nichts als Pendel wären, folgten ohne irgendein Zutun auf eine mechanische Weise von selbst. Was aber ist der Schwerpunkt der Figuren? Nach Adornos, Stegemanns Sicht und auch meiner ist es eben genauso wie bei lebenden Individuen gerade ihre gesellschaftliche Bedingtheit. Alles, was sie tun, denken und fühlen, resultiert daraus ganz zwangsläufig, wie von außen gesteuert, schließlich hängen wir alle an irgendwelchen Fäden. Literarisch praktisch beinhaltet dies, dass man auch zu viel Sorgfalt in die Ausgestaltung der Figurenphysiognomie legen kann. Das soziale Darstellungsziel kann durchaus beschränkte, funktionelle Charaktere erfordern, die in ihrem Zusammenspiel eine gesellschaftliche Wahrheit aufscheinen lassen, ohne selbst als besonders prägnante Persönlichkeiten in Erscheinung zu treten, was die eigentliche Aussageabsicht verwischen und verstellen könnte. Ihre Individualität könnte dann etwa hinter ihre kollektive Beispielhaftigkeit zurücktreten. Je weniger charakterologisch oder gar tiefenpsychologisch ausgefeilt das Einzelschicksal, desto exemplarischer ist es für eine große Anzahl von Personen in derselben Lage, mit demselben Beruf, aus demselben Milieu, mit derselben Sozialisation. Hört sich ein bisschen kompliziert an, ich meine aber was ganz Einfaches, nämlich wie wir im deutschen Tatort oder sowas in anderen deutschen Fernsehformaten immer sehen, dass wenn man da zum Beispiel mal eine Supermarktkassiererin hat, die dann noch dazu vielleicht alleinerziehende Mutter ist von drei Kindern, dann hat sie mit Sicherheit noch einen Alzheimer-kranken Vater. Ne? Also, weil das andere reicht nicht aus. Das andere wäre aber das Entscheidende, weil es nämlich wahrscheinlich noch einige tausend andere Frauen gibt, die in derselben Situation sind. Und das wäre dann eigentlich viel interessanter, ne, wenn man das einfach mal herausstellt, diese tatsächliche Problematik, in der man steht. Dieser Realismus, den ich analytisch nenne, kann aber nicht mit bloßen Abbildungsverfahren arbeiten. Eine deutende, auch wertende Schicht muss hinzukommen. Adorno beschreibt dies so. Will der Roman seinem realistischen Erbe treu bleiben und sagen, wie es wirklich ist, so muss er auf einen Realismus verzichten, der, indem er die Fassade reproduziert, nur dieser bei ihrem Täuschungsgeschäfte hilft. Adorno selbst bleibt in seinen Anmerkungen dazu, wie Romane in dieser Situation verfahren können, relativ vage und bezieht sich auf Autoren der klassischen Moderne, also schon lange her, Mann, Jeet, Musil, bei denen die Reflexion, die reine Formimmanenz, durchbräche. Diese Reflexion sei eine Parteinahme gegen die Lüge der Darstellung, eigentlich gegen den Erzähler selbst. An Proust exemplifiziert er eine ästhetische Distanz, die wie Kameraeinstellungen im Film operiere. Bald wird der Leser draußen gelassen, bald durch den Kommentar auf die Bühne, hinter die Kulissen, in den Maschinenraum geleitet. Das sind sicher Instrumente, die sich auch jetzt noch einsetzen lassen. Verraten Sie doch eine profunde Kenntnis narrativer Hinterbödigkeit, die das Artefakt nicht zuletzt als etwas Gemachtes ausweist. Zumindest rein formal gesehen ging die Fragmentform der historischen Avantgarde-Bewegung, insbesondere Dadas oder des Surrealismus, sogar noch erheblich weiter. Auch sie bieten ein Reservoir, aus dem man schöpfen kann, um der Uniformität literarischer Produkte heute zu entkommen. Hinreichend ist das aber noch nicht, zumal man sich um eine weitere Erkenntnis nicht herumlügen darf. Literarische Instrumente, die etwa intentionell gegen die Zuverlässigkeit des Erzählers, auch gegen die Authentifizierung durch den Autor arbeiten, sind gerade im Zenit der Postmoderne zu höchsten Ehren gelangt. Sie sind geradezu zum Paradigma postmodernen Erzählens geworden. Roland Barthes verkündete schon 1960 den Tod des Autors. Texte seien Gewebe von Zitaten, zusammengesetzt aus vielfältigen Schriften, die verschiedenen Kulturen entstammen und miteinander in Dialog treten. Nicht beim Autor, sondern nur beim Leser träfen diese heterogenen Stimmen aufeinander. Michel Foucault ging noch weiter, indem er an Barths Ansatz kritisierte, dass darin vermittelt über Begriffe wie Werk und Schreiben implizit noch immer eine Autorenpersönlichkeit herumspuke. Er lenkte stattdessen den Blick auf den Diskursraum, den bestimmte Autoren mit ihrem Werk eröffneten. Ihre Texte würden zu reinem Stoff für historische oder aktuelle Diskussionen. Bei beiden, Barth und Foucault, kam es also auf den Autor, seine Haltung, seine Überzeugung, seine Motivation und Ziele eigentlich nicht mehr an. Vielmehr darauf, was die Interpreten aus seinem Text machen, welche diskursiven Ableitungen sich daraus entwickeln. Anders als die Klassiker birgt der zeitgenössische Autor dann nicht mehr mit seinem Namen für die Wahrhaftigkeit des Textes. Es muss also um eine erneute Selbstermächtigung des Autors, der Autorin oder des schreibenden Kollektivs gehen, den Text als den eigenen zu reklamieren, was nicht auf das Copyright zielt, sondern auf eine Autorisierung der Inhalte und der künstlerisch-politischen Integrität. Es ist eben nicht egal, wer ihn verfasst hat, nicht einmal, wer ihn liest und was daraus zu beziehen ist. Der Text muss das ideologiekritische Wertungsdispositiv unübersehbar mitliefern. Er muss sich einer geschmäcklerischen und rein ästhetischen Lesart verweigern. Das kann entweder durch eine formal-stilistische Sperrigkeit erfolgen, im Sinne etwa von Viktor Schlowskis Verfremdungsbegriff als, Zitat, erschwerte Form, ein Verfahren, das die Wahrnehmung erschwert und verlängert und den Text dem schnellen Konsum entzieht, nachhaltig, aber nicht unbedingt von unmittelbarer politischer Wirkung. Oder der Text, ein Roman beispielsweise, wird aufgrund seiner Inhalte selbst unhintergehbar, weil er die skandalösen Verhältnisse rückhaltlos benennt und auch Gründe dafür offenlegt. Ein solcher Roman muss dem allgemeinen Hauptstrom einer literaturbetrieblich formatierten Gutierbarkeit radikal entsagen, jenem für Leser von, sondern auf eine unnachahmliche Originalität insistieren. Er muss zeigen, dass er das große Gesellschafts- und Kulturindustriespiel nicht mitspielt, nicht dazugehört, ohne sich herauszuhalten. Ob ritualisiert oder nicht, enthält Kunst die Rationalität der Negation. In ihren fortgeschrittenen Positionen ist sie die große Weigerung, der Protest gegen das, was ist. Das meinte Herbert Marcuse. Und ich meine, warum sollte Kunst das nicht auch heute noch inszenieren können? Warum sollte sie nicht weiterhin, Zitat, das unglückliche Bewusstsein der gespaltenen Welt, der vereitelten Möglichkeiten, der unerfüllten Hoffnungen, der verratenen Versprechung in sich bergen und den Schein beschwören, im Bestehen darauf eine Welt zu schaffen, worin der Schrecken des Lebens wachgerufen und suspendiert wurde, gemeistert durch Anerkennung. Zunächst einmal darf eine solche Kunst, eine solche Literatur das Bestehende, insbesondere den gesellschaftlichen Status quo, nicht akzeptieren. Wer akzeptiert, ist automatisch Teil des Problems. Literatur hat die Möglichkeit, unversöhnlich zu sein. Sie kann und muss darauf pochen, dass es anders wird. Denn wie wir von Benjamin wissen, dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Sie ist nicht das jeweils Bevorstehende, sondern das jeweils Gegebene. Literatur muss an der Veränderung arbeiten. Adorno bringt es lakonisch auf den Punkt. Aufgabe von Kunst heute ist es, Chaos in die Ordnung zu bringen. Gerade in einer Gesellschaft, die sich durch fortgesetzte, freiwillige Selbstoptimierung der Beherrschten konstituiert, sind solche subversiven Praktiken nötiger denn je. Nicht umsonst hat Herman Melvilles freundlich-anarchische Erzählung Bartleby the Scrivener von 1853 heute Hochkonjunktur. Sie liefert ein Musterbeispiel dessen, wie jemand sich durch passiven Protest der alles überwölbenden Rationalität widersetzt. Noch einmal zurück zum analytischen Realismus. Dieser Begriff ist weit offener zu verstehen, als es vielleicht scheint. Es handelt sich dabei weniger um einen Realismus der Darstellungsweise, als vielmehr einen Realismus der Weltwahrnehmung, welcher der literarischen Gestaltung vorausgeht. Ein Autor, eine Autorin muss sich daher vorrangig um eine Analyse der Wirklichkeit bemühen, das heißt über Lektüre, Recherche und Theorieeinsatz die Strukturen und Herrschaftsverhältnisse der gegenwärtigen Gesellschaft verstehen lernen, um einen Einblick in die sozioökonomischen Wirkkräfte und ihren Einfluss auf das Verhalten der Einzelmenschen zu erlangen. Daraus entwickelt sich im Ergebnis seine oder ihre spezifische Haltung, die in seiner oder ihrer Literatur einen originären Ausdruck findet, womit sich formal und inhaltlich das ganze grenzenlose Reich ästhetischer Freiheit auftut. Das, was literarisch konstruiert wird, muss vordergründig gar nichts mit unserer Realität zu tun haben. Es kann eine parabolische, anekdotische, metaphorische, utopische Version desselben sein. Es können Science-Fiction-Welten oder trickfilmartige Sprachanimationen sein, wenn sie nur einen prägnanten Rückschluss auf unsere Wirklichkeit gestatten, die Herrschafts- und Klassenverhältnisse, die sie prägen, sichtbar machen und nicht zuletzt den Kampf der Menschen um ein würdiges Leben zeigen, begleiten und damit auch unterstützen. Selbstkritische Autorinnen und Autoren bleiben meist bei der sogenannten Tragödie des Leistungsträgers stehen, indem sie zeigen, wie ein eigentlich verdientes Mitglied der Gesellschaft aus ihr herausfällt, durch widrige soziale und ökonomische Umstände, durch Arbeitslosigkeit oder Schicksalsschläge. Damit werden zwar die Zwangsumstände namhaft gemacht, die eine derartige Abwärtsspirale in Gang setzen, oft genug aber ohne die Verantwortlichkeit der aktuellen ökonomischen Produktionsweise aufzuzeigen. Im besten Fall können solche Fabeln effektive Mittelstandskritik vermitteln. Literatur, deren Produzenten ja meist aus eben dieser Schicht stammen, wird so letztlich zur Selbstkritik, eine Veränderungsdynamik aber besitzt das nicht. Schon deshalb, weil diese Mittelstandsgeschichten und den Protagonisten, die sie bevölkern, fast immer die Vorstellung einer gesellschaftlichen Alternative fehlt. Sie sind in der Regel visions- und utopielos, deshalb bescheiden sich die Heldinnen und Helden dieser Romane gegen Ende zumeist mit den geänderten Bedingungen, ohne einmal substanziell zu rebellieren, die Klassenfrage zu stellen oder gar ein paar Gedanken darüber zu verlieren, ob und wie eine andere, gerechtere Welt möglich wäre. Von der Rationalität der Negation, die Marcuse erwähnte, ist hier wahrlich nicht zu spüren. Von gesellschaftlicher Transzendenz noch viel weniger. Literatur war aber immer in der Lage, über das hinauszusehen, was im Bereich des Möglichen schien. In anderen Ländern ist es heute noch so, ist sie es heute noch. Ich spreche von einer Literatur, die konstruktiv mitwirken will am Aufbau einer libertären Gesellschaft. Die Aufgabe ihres Autors ist nicht, wie der bedeutende engagierte Schriftsteller Günter Weisenborn es formulierte, im Rahmen der Konvention zahlende Auftraggeber durch Visionen nach Maß zu befriedigen. Dichter sein heißt, die Menschen bewegen, ihr Leben zu ändern. Das ist ein hoher Anspruch. Ihn einzulösen ist doppelt kompliziert. Zum einen sowieso schon, zum anderen betritt man damit heute, nach den antisozialistischen Säuberungsaktionen der Postmoderne, wieder eine Terra incognita. Wir reden über verbranntes Gelände. Verbrannt ist es aufgrund der Erfahrungen etwa mit dem sozialistischen Realismus. Selbst ein großer Roman wie Pier Paolo Pasolinis Una Vita Violenta von 1959 endet mit Tod und sozialistischer Läuterung des Protagonisten in rasendem Kitsch. Literarisch fraglich ist allein schon die Gestaltung des Positiven. Denn die genuine Stärke der Literatur liegt in der Negation. Dennoch muss sie sich jetzt auf diesen ihr eigentlich fremden Bereich verlegen, denn die heutige Welt ist bar jeder Illusion, jeder Hoffnung auf Besserung. Und heißt das nicht eigentlich bar jeder Zukunft? Es gilt also mittels Literatur an dieser Zukunft zu bauen, einer Welt, die eben nicht, wie vom identitätspolitischen progressiven Neoliberalismus zum Erbrechen wiedergekäut, bunt und multikulturell ist, sondern frei und gleichberechtigt, in der nicht mehr von Unterschieden und Opferhierarchien die Rede ist, sondern von Gemeinschaft und Solidarität. Eine solche Welt scheint heute schwer fassbar, umso mehr eine Literatur, die sich diesem Bild verschreibt. Wie könnte sie aussehen? Ihre Basis müsste weiterhin die Negation sein, die Kritik am Jetzt Bestehenden, das in schonungsloser Klarheit gezeigt wird, darin, wie es die Protagonisten eines derartigen Romans in seinem Bann und in seinen Fesseln hält. Dann müsste der Kampf dieser Protagonisten gegen diese sie beherrschenden Strukturen nachgezeichnet werden, ein Kampf gegen eindeutig Übermächtiges. Die Protagonisten tragen daher die Spuren dieses Konfliktes, seelische, vielleicht auch körperliche Verwundungen. Aber am Ende finden sie einen Weg für sich, der gangbar ist, ihr Überleben sichert und die Aufrechterhaltung des Kampfes. Und vielleicht entwickeln sie auch eine exemplarische Gemeinschaft, die ansatzweise zum Vorbild taugen kann für die Welt, die da kommen mag. Soweit eine subjektive poetologische Spekulation meinerseits. Damit so etwas literarisch funktioniert, darf die Gestaltung nie widerspruchslos sein. Selbst das tendenziell harmonische Schlusstableau muss Sprünge besitzen. Immerhin bewegt es sich als Mikrokeimzelle, etwas vielleicht Richtigem im riesigen Meer des Falschen, und die Stigmata des Falschen bleiben allen Beteiligten eingepflanzt. Darum können und müssen Konflikte entstehen. Literatur darf eben nie nur eine Lesart, eine Interpretation vorgeben, auch hier nicht. Sie muss sich eine Deutungsoffenheit bewahren, die allerdings nicht so weit gehen darf, dass sie in ihren Grundprämissen missverstanden werden könnte. Nämlich ihrer Negations- und Integrationskraft. Das Wie wäre bei beiden diskutierbar, nicht aber das Das. Auf diese Weise könnte Literatur wieder in eine verloren geglaubte Rolle schlüpfen, die der Anregerin, der Influencerin in einem nachhaltigen Sinne, der Visionärin, Künderin eines besseren Lebens aller. Vielen Dank.